Super billig ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher Sandernstraße 6 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört auf dem Dach, wenn man hier von einem Dach sprechen kann, gehört hier auf dem Dach eine halbgefüllte Becks-Bierflasche, sowie ein Kronkorken, eben selbiger Marke, sowie ein Bonbonpapier von Kinder Schokobons und ein Flyer der Firma, tja, der Name steht gar nicht drauf. Auf jeden Fall geht es hier um einen Autokauf. Guten Tag, wollen Sie Ihr Auto verkaufen, jetzt oder später? Dann rufen Sie mich bitte an. Das ist dann eine Telefonnummer angegeben. Darunter auch Unfall, Wagen mit Mängeln ohne TÜV. Cut und so weiter. Euer Danny. Des Weiteren fällt hier in der unmittelbaren Umgebung auf, dass hier wahrscheinlich Hausnummer 27, Sanderstraße, Bob Marley die Sanderstraße bespielt. Jetzt vielleicht nicht mehr zu hören. Ansonsten hier in der Sanderstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.